Wenn es schlimm kommt, lese ich jetzt was Langes. Ich habe von abgründiger Dialektik gesprochen. Und du hast immer darauf insistiert, dass es natürlich sich nicht gut leben lässt in diesem Abgrund. Ja. Jetzt ist es kein Abgrund mehr, sondern so eine Art Flachland, in dem sich noch weniger gut leben zu lassen scheint für dich. Ich sehe das nicht als Flachland. Doch, vielleicht hast du aus deiner Sicht recht. Ich meine, was ich empfinde, ist ein Vakuum, vor allem ein geistiges Vakuum. Aber jetzt auf einem Umweg vielleicht. Es gibt ein Buch von einem Franzosen, das einige vielleicht gesehen oder gelesen haben. Und das enthält eine These, die ich sehr interessant finde, über die wir vielleicht reden könnten. Der Mann heißt Ruffin, mein Französisch ist ganz schlecht, also Ruffin geschrieben. Der Titel ist Das Reich der neuen Barbaren. Die These ist, dass er versucht herauszufinden, eine historische Parallele zu der heutigen Situation Europas. Und es sieht die beste Parallele in der Situation von Rom nach dem Fall von Karthago. Das war die Zeit, als der Limes gebaut wurde und gebaut werden musste, weil es gab keinen Feind mehr, es gab keinen Gegner mehr, es gab kein Gleichgewicht von Mächten oder Kräften mehr. Und deshalb musste nicht der Limes gebaut werden. Der musste gebaut werden, weil wenn das Reich des Bösen weg ist, das siehst du doch jetzt. Das war ganz klar, wo das sitzt und wo der Teufel wohnt. Jetzt ist das völlig unklar geworden und jetzt ist der Teufel plötzlich überall. Und die Barbaren sind sowas Diffuses, Jugoslawien, Armenien, Georgien, überall gibt es jetzt diese kleinen Barbarenstämme. Und es gibt dann das Problem, wie hält man die davon ab, in die Wohnstube zu kommen, in der man sich ja einigermaßen eingerichtet hat. Und man braucht jetzt Mauern. Naja, also Rom beherrschte den gesamten Mittelmeerraum. Und ja, das war ganz weit weg außerhalb, wo dieser Limes errichtet wurde. Und auch noch das war auch viel später, nicht gleich nach dem Sieg über Karthago. Nein, es dauert immer eine Zeit, bis man merkt, was nötig ist. Weil, man kann nicht jetzt sofort wieder eine Mauer bauen, das ist klar. Man weiß nur und man erfährt jede Woche neu, man braucht sie, aber man kann sie nicht in der Form wieder bauen. Man muss sich wirklich da Zeit lassen und andere Architekturformen entwickeln. Das muss jetzt, es darf nicht mehr so einfach aussehen. Entschuldigung. Aber eigentlich braucht man es schon. Du brauchst doch nur die Bildzeitung zu lesen. Die halte ich für die eigentliche deutsche Literatur jetzt, ist die Bildzeitung. Das ist der Höhepunkt der deutschen Literatur zurzeit. Da hast du wirklich die Welt in Nutze, ne? Und da steht alles drin, was man wissen muss über die Welt. Und sehr klar, sehr deutlich, sodass es jeder eigentlich begreifen kann. Du meinst, es sei etwas Neues? Nein, es ist insofern etwas Neues, weil alle anderen nicht mehr wissen, keine Orientierung mehr haben. So, alle etwas intelligenteren Zeitungen wissen nicht mehr genau, wohin und was man macht und versuchen jetzt irgendwelche Sensationen zu finden, um mit der Bildzeitung Schritt zu halten. Nein, Entschuldigung. Zum Beispiel diese Wiener-Geschichte. Ja, sicher. Nur das ist doch kein neuer Zustand. Das sind das als Symptom für uns als Eingeborene ist das relativ neu. Und wir lesen doch die Bildzeitung ganz anders, als ihr sie gelesen habt. Wir haben sie nicht gelesen. Na eben, das war der Fehler. Deswegen. Deswegen. Außer Enzensberger, ja, genau. Der sich mal die Mühe gemacht hat. Deswegen seid ihr von den Ereignissen so überrascht worden. Von welchen denn? Na, zum Beispiel vom Fall der Mauer. Und das wusste doch keiner, dass das so schnell geht. Das wusste die Bildzeitung. in dem Moment, als in der Springerpresse DDR nicht mehr mit Anführungszeichen geschrieben wurde, war das Ende der DDR besiegelt. Wirklich, das war ein ziemlich genau feststellbares Datum. Der Prozess der Einvernahme, oder ja, was meinst du? Ja. Der Beginn. Ja. Damit war sie kein Feind mehr, also man wusste, sie ist gekauft oder ist gegessen. Ich sehe schon, ich muss jetzt noch was lesen. Das ist furchtbar. Ja. Wie viel halten Sie denn aus? Ich probiere es einfach. Das ist ein sehr alter... Bitte? Wenn man frische Luft gemacht hat, ja. Ja. Das ist eigentlich eine gute Idee, ja. Ich bin natürlich der Hauptschuldige im Moment, aber es ist... Als Einziger ist es... Ja, gut. Was ist denn jetzt richtiger? Der Fahrstuhl oder die Schlussszene von Auftrag? Sag mal. Schluss. Ja, ich lese jetzt etwas, was wahrscheinlich fast 15 Minuten dauert. Sie können sofort unterbrechen oder einschlafen. Ich hoffe, dass der Henning rechtzeitig einschläft, wenn es ihm langweilig wird. Und Sie kennen das wahrscheinlich auch, aber vielleicht ist es jetzt ganz interessant, das nochmal zu hören. Das ist die Schlussszene aus dem Stück Der Auftrag. Ich weiß nicht mehr, von wann das ist, jedenfalls irgendwie... Ja, ich weiß nicht. So, ich weiß auch nicht. Also, so Ende der 70er Jahre oder sowas. 79. Danke. Ja. Und ich setze mal als bekannt voraus den Inhalt der Geschichte. Es waren also drei Emissäre der Französischen Revolution, die auf Jamaika ein... Sklavenaufstand gegen die englische Kolonialmacht organisieren sollten. Und dann kommt die Nachricht vom Primär, das heißt vom Ende der Revolution, die ihnen den Auftrag gegeben hat. Und in der Situation beginnt diese Szene. Debussant, Galoudec, Sasportas. Das sind die drei. Sasportas ist ein Schwarzer aus Jamaika und Debussant ist der Sohn von Großgrundbesitzern, Plantagenbesitzern aus Jamaika. Und die drei waren die Emissäre. Debussant gibt Galoudec ein Papier. Galoudec und Sasportas lesen. Debussant, die Regierung, die uns den Auftrag erteilt hat, hier auf Jamaika einen Sklavenaufstand zu organisieren, ist nicht mehr im Amt. Der General Bonaparte hat das Direktorium aufgelöst mit den Bajonetten seiner Grenadiere. Frankreich heißt Napoleon. Die Welt wird, was sie war, eine Heimat für Herren und Sklaven. Galoudec zerknüllt das Papier. Debussant, was glotzt ihr? Unsere Firma steht nicht mehr im Handelsregister.

das Ende der Gironde, ihr Abendmahl ein Toter an der Tafel, Saint-Just den schwarzen Engel, Danton die Stimme der Revolution, Marat über den Dolch gekrümmt, das zerbrochene Kinn Robespierres, seinen Schrei, als der Henker die Binde abriss, seinen letzten mitleidigen Blick auf den Jubel der Menge. De Buisson griff nach der letzten Erinnerung, die ihn noch nicht verlassen hatte. Ein Sandsturm vor Las Palmas. Grillen kamen mit dem Sand aufs Schiff und begleiteten die Fahrt über den Atlantik. De Buisson duckte sich gegen den Sandsturm, rieb sich den Sand aus den Augen, hielt sich die Ohren gegen den Gesang der Grillen zu. Dann warf der Verrat sich auf ihn wie ein Himmel, das Glück der Schamlippen ein Morgenrot. Sehr fülliger Text, ne? Füllig? Was meinst du mit füllig? Es gibt sogar einen Satz wie Europa würde vielleicht in ein Schlachtfeld verwandelt. Ja. Sehr überflüssiges Wort. Sonst gibt es das eigentlich nicht bei dir, ein vielleicht. Es war damals noch eine Hoffnung und jetzt ist es eine Realität. Ja. Ich weiß nicht genau, was du meinst jetzt mit füllig. Naja, ich erinnere mich, als ich das erste Mal den Text gelesen habe, mir schien es ein bisschen nachgeschrieben oder ausgelöst von Peter Weißens Marassat-Stück, auch von der gewissen Fülligkeit und gefühlvollen Breite. Wenig lakonisch und wenig Sprünge in der Lakonie. Das ist sehr nah an Schiller, ist klar. Ja. Nein. Doch. Ich glaube schon. Ja. Warum hattest du das? Mir fällt auf, wenn ich das vorlese, wie humorlos der Text ist. Ja, zum Beispiel. Ja. Und das liegt sicher daran, dass die Betroffenheit so stark war. Deine oder? Meine. Die der Figuren. Ja. Meine. Von dieser Erfahrung, die da formuliert ist. Das ist einfach die Erfahrung des Endes dieses gesamten sozialistischen Experiments in Europa. Das war zu sehen schon ab, ja, ich weiß, sagen wir mal ab 75. Und das ist die Erfahrung, die hier versucht wird zu formulieren. Und das hat mich so betroffen gemacht. Naja, aber die Revision, dass mir nichts Komisches mehr eingefallen. Die ästhetische Revision dieses Textes und das Überholen ist die Hamlet-Maschine, nicht? Ja, ja. Nee, ich meine, nur auffällig ist der Mangel an Humor. Ne? Ja. Und der hat zu tun mit dem Grad der Betroffenheit. Ne? Ja, wieso hattest du das gerade damals, kann, also Ende der 70er Jahre, nun hat dich das so erwischt, die etwas lamoyante Trauer über das Ende des Sozialismus. Du, es wäre schön gewesen, wenn es was geworden wäre, sagen wir mal so. Und naja, aber du hast doch im Grunde schon in der Umsiedlerin, die irgendwie 56 oder was angefangen worden ist oder schon fertig war. Das ist eine gute Frage, ja. Aber das ist genau der Punkt bei Umsiedlerin. Der Klaus sitzt hier, der das inszeniert hat, die Uraufführung, 61. Und die Aufführung fand statt ein paar Monate nach dem Mauerbau. Wir waren glücklich gemeinsam über die Mauer. Klaus, darf ich auch für dich sagen. Ne? Wir fanden das ganz toll, weil unsere schöne Idee war, jetzt haben wir die Mauer, also der Prozess der Ausblutung der DDR ist gestoppt und jetzt können wir endlich in dieser Laubenpieper-Kolonie offen über alles reden, was uns nicht gefällt. Und zur gleichen Zeit, das habe ich Jahre später von Stefan Hermlin gehört, hat Otto Gottsche, der Sekretär von Ulbricht, zu Hermlin gesagt, jetzt haben wir die Mauer und daran werden wir jeden zerquetschen, der gegen uns ist. Und wir in unserer Naivität dachten, das ist notwendig, das ist richtig und jetzt kann man endlich hier aufräumen und das realisieren, was wir uns vorgestellt hatten. Also wir waren damals unschuldig. Ne? Ich war es auch, als ich Umsiedlerin geschrieben habe, glaubte ich noch an die Möglichkeit dieses Experiments. Ne? Nein, das du, ist, doch, du hast, das du hast ist doch, leider wahr. Ja, aber der Text ist ja, ach ja, gut. Ich meine, das ist ja außerdem ein Drama, in dem es also Figuren gibt, die gegeneinander stehen. Wer der Autor ist, das darf man ja da gar nicht fragen. Das ist, du bist doch nicht einer von denen. Nee, sondern richtig. Und hier bin ich plötzlich der Autor in dem Fall. Das meine ich mit Schiller. Hm? Ja. Hm? Ja. Und das heißt, es ist auch ein Symptom dafür, dass es gab nichts anderes mehr als den Autor. Ich meine, beim Schreiben. Hm? Ja, es gab nur keine Situation mehr. In der Hamlet-Maschine wurde die Fotografie des Autors zerrissen. Ja. Hier ist er in dieser etwas, ich wiederhole das, larmoyanten Trauer sozusagen. Das ist ein Farbfoto vom Autor. Ja, ah, ist halt.